Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor Van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Achte Folge. Das war so. Professor Van Helsing, sein Diener Ivan und ich, Jonathan Harker, wir hatten gerade die 4000 Jahre alte Mumie Charisma in Staub verwandelt. Durch einen magischen Papyrus, den Van Helsing in der ägyptologischen Sammlung von Dr. Lorrain gefunden hatte. Und nun schien es so, als ob wir auch meine Braut Bianca Torturata jeden Moment retten könnten. Da ließ der angebliche Ägyptologe mit einem Mal seine Maske fallen. Dr. Lorrain, was ist mit Ihrem Gesicht? Das Gesicht? Professor Van Helsing? Das, was Sie für ein Gesicht hielten, war nichts anderes als eine Maske. Eine Maske? Oh ja! Und ich verschwinde nun durch diese Geheimtür zu der lieblichen Bianca. Ich, Lorrain, das Phantom der Oper. Verschwunden. Wand hat ihn verschluckt. Tja, Ivan. Jedenfalls eine äußerst geschickt angebrachte Geheimtür in der Wand. Das kann Tage dauern, bis wir ihren Mechanismus gefunden haben. Professor Van Helsing, was hat das zu bedeuten? Lorrain, das Phantom der Oper. Ich erinnere mich dunkel, schon einmal von so etwas wie einem Phantom der Oper gehört zu haben. Und dieser Lorrain kam mir schon auf den ersten Blick irgendwie bekannt vor. Wie? Wie meinen Sie denn das, Professor? Lassen Sie mir ein wenig Zeit, mein junger Freund. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass wir uns hier tatsächlich direkt an der Rückfront der Transsilvanischen Staatsoper befinden? Hören Sie? Da fliegt Ivan doch glatt Wodka-Glas aus Hand. Was? Wirklich? Aber nein! Jemand hat einen Stein durchs Fenster geworfen. Verlassen Sie auf der Stelle Kronstadt, oder es geschieht ein Unglück. Das Phantom. Ja, aber so kann man mit Archibald Van Helsing nicht umspringen. Kommt, meine Freunde. Wohin wir gehen, Professor? Wohin? In die Oper natürlich. Aber bitteschön, meine Herrschaften, so treten Sie doch näher. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Also, dass mir das noch vergönnt ist, den berühmten Professor Van Helsing begrüßen zu dürfen vor meiner Pensionierung. Sowas. Ein alter Mann wie ich. Herr Direktor. Swoboda. Ganz einfach, Professor Swoboda. Eine Tasse Kaffee vielleicht, die Herrschaften? Brünnhild. Brünnhild! Hoi, Otto! Herr Direktor! Liebe Hilde, machen Sie uns doch einen Kaffee für die Herren. Und schön. Vielleicht ist noch ein Milchpesto. Danke, Professor Svoboda. Für uns nur Kaffee. Bitte schön, wie Sie wünschen. Dann nur für mich einen Topfenstrudel. Oh, Joto! Ich werf meine Waren. Eine wackere Walküre. Ja, womit kann ich ansonsten noch dienen, Herr Professor, meine Herren? Es geht um Bianca. Was, wieso denn Bianca? Habe ich da nicht eben meinen Namen vernommen? Ah, das ist schon, wenn man vom Deibel redet. Bianca, mein Liebling. Ja, aber das ist doch gar nicht Bianca. No, was ist, Wobberl? Willst du mir die Herren nicht vorstellen? Ja, gewiss. Meine Herren, darf ich bekannt machen, Bianca Castafiore, unsere Primadonna, Professor Van Helsing. Angenehm. Ja, und die beiden anderen Herren. Jonathan Harker. Angenehm. Und das ist mein treuer Diener Ivan. Das Trubier. Und gar kein so schrecklicher Ivan, dieser Ivan, was? Er ist ja entzückend. Ein rechter kaukasischer Wildling, was? Oh, Joto! Der Strudel wäre da! Na, wunderbar, meine Liebe, danke. Oh, Joto! Ich werf meine Waden! Bianca, meine Liebe. Du nimmst doch sicher auch ein Schälchen Kaffee mit uns, gell? Oh nein, Swobberl-Kaffee. Kaffee ist Gift für die Stimme. Stimme. Deswegen bin ich überhaupt hier. Wegen deiner Stimme? Jesus Maria, was ist denn damit, Gott behüte? Was? Na, nix ist mit meiner Stimme. Aber irgendeine Weibsperson, eine Impertinente, beliebt mich zur Weißglo zu treiben. Geh, wer würde das wagen? Los, Bianca? Frage ich mich auch. Wie ärgert man Sie denn, gnädige Frau? Wie? Passen Sie auf, Professor Schnellsing. Van Helsing, gnädige Frau. Ja, also, ich stehe in meinem Probenraum ganz allein mit Bogomil. Bogomil? Naja, mein Korrepetitor, an und für sich Teppichhändler aus Zborsk, in seiner Freizeit Korrepetitor, nicht? Er repetiert und ich singe. Ich meine, er begleitet mich auf Klavier und mit einem Mal höre ich ganz leise von Weitem eine andere Stimme. Was? Eine weibliche Stimme. Sie singt meine Partie und sie singt sie total falsch. Ja, natürlich, Bianca, meine Liebe. Wer könnte denn auch wie du? No. Total falsch, sagst du? Entschuldigen Sie, gnädige Frau, wenn ich mich einmische. Aber dieses Phänomen interessiert mich. Dürften wir Sie wohl in Ihren Probenraum begleiten? Aber natürlich, lieber Gelsing. Van Helsing, gnädige Frau. Ja, kommen Sie nur. Kommen Sie alle. Denn dafür unmögliches Zeug. Oh, Bianca, verzeih, ich dachte nur... Denk nicht, spinn! Ja, gewiss, Bianca. Ja, was denn? Nur Klavier, was sonst? Ich werde jetzt ein wenig kolorieren, meine Herren. Ohne Klavier, Bogumil. Aber das ist doch Bianca. Ich wusste gar nicht, dass ich Ihnen schon das Du angeboten habe, junger Mann. Wie? Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Aber Mr. Harker meinte in diesem Fall nicht Sie, sondern seine Braut, Bianca Torturata. Das war doch Biancas Stimme, nicht wahr, Van Helsing? So ein kratziger Mezzosopran. Na bitte. Und wieso äfft ihre Braut mich nach? Mich? Bianca Castafiore? Die Primadonna der transsilvanischen Staatsoper? Reg dich nicht auf, Bianca, meine Liebe. Es wird sich ja alles aufklären. Ich glaube nicht, dass das Mädchen Sie ärgern will, gnädige Frau. Wissen Sie, Bianca, unsere Bianca, ist nämlich entführt worden. Von einem Wesen, das sich das Phantom der Oper nennt. Jesus Maria, Bianca, was ist mit dir? Mir scheint, sie ist ohnmächtig geworden. Oh, Ivan hat rein zufällig ein winziges Fläschchen Wodka bei sich. Soll ich? Nur zu, Ivan. Ach, das ist so brav. Gut. Ach, was ist mit mir, Professor Humperdinck? Van Helsing, gnädige Frau. Sie wurden ohnmächtig, als ich das Phantom der Oper erwähnte. Oh, ist das ein Wunder? Dem Phantom verdanke ich die entsetzlichste Erfahrung meines Lebens. Was? Ja, aber davon weiß ich ja gar nichts, Bianca. Würden Sie uns erzählen, was sich zugetragen hat? Meine Herren, auch ich befand mich einmal in den Krallen dieses Unholds. Was? Du, Bianca? Hm. Das muss aber vor meiner Zeit gewesen sein. Swabberl, damals war ich eine blutjunge Anfängerin. Und Sie sagen, Sie wurden von diesem Phantom der Oper entführt? Ja, natürlich, mein lieber Hundling. Van Helsing. Gnädige Frau. Ja, entführt hat er mich und er hielt mich da unten irgendwo gefangen in irgendwelchen Räumen unter der Oper. Ich musste ihm vorsingen. Er saß da mit seiner Maske ganz scheußlich anzusehen. Fast so wie du, Bogumil. Ich? Aber ich trag doch nie eine Maske, Bianca. No, das ist ja das Schlimme. Aber dieses Phantom trug eine und er behauptete, er würde mich zur berühmtesten Sängerin der Welt machen. Als ob ich ihn dazu gebraucht hätte. Gewiss nicht, gnädige Frau. Aber sagen Sie, wie sind Sie dem Phantom entkommen? Nachts habe ich immer allein in einer kleinen Kammer geschlafen, die das Phantom von außen verschloss. Ja, und eines Morgens standen mit einem Mal zwei Bauarbeiter vor meinem Bett. Oh. Jetzt weiß ich, das war damals, wie sie die U-Bahn haben bauen wollen. Na, du sagst es, Swabber. Ich bin natürlich sofort mit den beiden Arbeitern durch das Loch hinaus, das sie in mein Gefängnis gebrochen hatten. Na, und kaum waren wir draußen, ist die ganze Baustelle eingestürzt. Na, du erinnerst dich aber doch. Aber ja, damals, da war ich doch bei den Sängerknaben. Oder bei den Lickzahnen. Und das Phantom? Von dem hat man nie wieder was gehört. Nein, in meiner Amtszeit auch nicht. Und jetzt hat er ein neues Opfer. Hm, wie furchtbar. Bianca. Und taub muss es auch geworden sein, das Phantom. Das Mädel kann ja nun überhaupt nicht singen. Du musst, Bianca, du musst. Ich sage dir, du musst. Ich, Lorrain, das Phantom der Oper. Ich werde aus dir die berühmteste Sängerin der Welt machen, Bianca. Ich hatte in Musik immer eine 4. Du wirst in der Mailänder Scala singen. An der Met. Sagen Sie, diese Maske, die Sie tragen, Lorrain? Es ist die Maske des Phantoms. Ja, sie kam mir gleich so bekannt vor. Phantomhefte habe ich früher auch immer gelesen. Ah ja. Das war diese Zeit in Afrika. Man nannte mich dort den wandelnden Geist. Ja? Das muss ja toll gewesen sein. Toll? Wissen Sie, was das bedeutet? Immer in diesem eng anliegenden Kostüm im heißen Dschungel herumzulaufen, zu laufen. Sie, aber warum haben Sie denn nicht wenigstens hin und wieder Ihre Maske abgesetzt? Warum? Soll ich Ihnen zeigen, warum? Da! Was war das? War Schrei, lauter Schrei. Das war Bianca. Was macht dieses Monstrum mit ihr? Immer mit der Ruhe, Jonathan. Ich glaube nicht, dass Lorraine Bianca etwas antut. Bestimmt nicht. Aber mich interessiert etwas ganz anderes. Ja? Was denn? Ob dieses Phantom der Oper... Ob dieses Phantom der Oper immer noch dasselbe ist, das damals Bianca Castafiore entführte? Na ja, dann müsste das Phantom aber auch schon an der Pensionsgrenze sein. Oh, Jotto! Oh, Herr Direktor! Ja, was ist denn, Brünnhilde? Was gibt's denn? Herr Direktor, der Franz, der Bühnenarbeiter, ja? Der hängt auf der Bühne herum. Ja, aber das macht er doch immer. Ja, aber jetzt, oh Jotto, hum, hängt er dort tot herum. Mir scheint Phantom dreht durch. Mein Gott. Und Bianca? Bianca wird nichts geschehen, Jonathan. Aber dennoch, wir müssen etwas tun, bevor Lorrain noch mehr Unheil anrichtet. Ja, aber was wir machen, Professor? Sagen Sie, Professor Svoboda, gibt es Pläne von den unterirdischen Räumen unter der Oper? Pläne? Die gab's damals noch nicht, als ich angefangen habe. Und das ist ja schon eine ganze... Dann bleibt uns nur eins übrig. Ja? Ja? Ja? Wir müssen das Phantom hervorlocken. Ja. Ja. Ja, schon. Aber wie lockt man Phantome? In diesem Fall müssen wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Es müsste etwas Außergewöhnliches in der Oper stattfinden. Ein Silvesterball zum Beispiel. Ja, das wäre schon etwas Außergewöhnliches. Vor allem, weil wir jetzt gerade Juni haben. Genau, Professor Svoboda. Das wird das Phantom völlig verwirren. Und in dieser Verwirrung schnappen wir es. Und befreien Bianca. Ja, und was wir machen jetzt? Wir müssen schleunigst Einladungen verschicken. Da haben Sie recht. Ich muss mich wirklich tummeln, damit ich es noch erlebe, bevor ich pensioniert werde. Ja, das ist eine gute Idee. Auf dem Ball könnte ich gleich die Geschäfte meinem designierten Nachfolger übergeben. Wer ist denn Ihr Nachfolger? Ein gewisser Professor Stein. Stein? Ja, er kommt irgendwo aus Deutschland oder aus der Schweiz. Kennen Sie ihn vielleicht? Ich weiß nicht. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, grüß dich, Frau Gott. Kulturstadtrat. Oh, General Czermak. Servus, Burschi. Küsst die Hand, Frau Baronin. Habt ihr Ehre? Ganz meinerseits, danke schön. Ah, Professor Stein. Professor Van Helsing, darf ich Ihnen meinen Nachfolger vorstellen? Angenehm. Van Helsing. Stein. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon einmal irgendwo gesehen, Professor Stein? Nicht, dass ich wüsste. Sie entschuldigen mich. Ich muss mich noch um mein Gepäck kümmern. Professor Van Helsing, aber wo laufen Sie denn hin, mein lieber Professor? Ich bin sofort wieder da. Komm, Eva. Der Professor, was machen? Wir wollen ein Auge auf diesen Professor Stein haben. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Oh, Professor, glauben Ihr Phantom der Oper? Ich weiß nicht, Eva. Da. Da, wo? Ah, da. Ja, er macht sich an einer Kutsche zu schaffen. Wahrscheinlich ist Kutsche jetzt seinige. Ja, aber viel interessanter als die Kutsche ist der Kutscher. Da ist riesiger Kerl. Trägt 3 Schankkoffer auf einmal, bitteschön. Aber was ist das schon? Schweigsamer Riese. Oh, Professor, glauben Ihr Phantom der Oper? Ich weiß nicht, Eva. Da, der Ball beginnt. Komm, Ivan, sonst verpassen wir den Eröffnungswalzer. Nun, was macht das schon? Sagt man nicht, Ball ist rund. Da oben, da proben sie den Aufstand, diese musikalischen Zwerge. Aber wartet nur, wartet. Ihr werdet doch euer blaues Wunder erleben, wenn Bianca singt. Ja, na, das glaube ich auch. Lieber Laurent, so glauben Sie mir doch, ich kann nicht singen. Üben, Bianca, üben. Oh. Komm, mein Täubchen, ein letztes Mal. Oh, dies wird dein Ball werden, Bianca. Sing, Bianca, sing. Es ist uns gelungen, das Phantom aus seinem Versteck zu locken. Na ja, schon, aber muss er denn gleich den teuren Kristalllüster? Jetzt wird sich zeigen, ob meine Vermutung stimmt. Hört mir zu, ihr Nebuchadnezzar, ihr keine blasse Ahnung habt von der göttlichen Musik. Sperrt eure Ohren auf und lauscht der Stimme der göttlichen Bianca. Bianca. Bianca! Oh, Jonathan, was soll ich tun? Ich kann doch nicht singen. Sing, Bianca! Oh Gott, sing. Was mache ich nur? Ah, diese Stimme. Das ist sie, meine Bianca. Aber das ist die Castafiore. Natürlich, Jonathan. Ja. Das ist ja auch seine Bianca. Sing. Phantom zwingt mit an Kronleuchter. Vorsicht, das Phantom fällt vom Kronleuchter. Bianca, du bist gerettet. Ja, Jonathan. Aber was ist mit ihm, mit Laurent, dem Phantom der Oper? Er hat seine Maske beim Sturz verloren. Da, Professor. Darunter schaut aus er wie ganz gewöhnlicher Dirigent. Wahrscheinlich war es das, was er nie sein wollte. Ein ganz gewöhnlicher Dirigent. Ja, Van Helsing, da haben Sie wohl recht. Professor Stein, haben Sie Ihr Gepäck verstaut? Mein Diener hat das erledigt, ja. Ihr Diener? Ich sehe ihn gar nicht. Er ist draußen. Eine so große Menschenmenge regt ihn zu sehr auf. Ach, Professor Stein, würden Sie mir eine Frage beantworten? Gerne, lieber Van Helsing, gerne. Wie heißen Sie mit vollem Namen? Ich, mein Vorname ist Frank. Frank N. Stein. Du Stein von einem Diener, was du willst. Halt! Nicht zu Fräulein Bianca! Hilfe, was ist das? Wer hat ihn hier reingelassen? Lass das Mädchen, lass sie! Schöne Frau. Nein, sage ich, lass sie los, du. Nein, schöne Frau. Du sollst sie. Das Monster entführt Bianca. Fortsetzung folgt.